Erster, diese Anweisung ist nun für euch, Priester. Zweiter, Jahwe, der Herr der Heerscharen, sagt, wenn ihr nicht zuhört und meinen Namen nicht von Herzen ehrt, dann sende ich einen Fluch über euch und verfluche eure Erträge. Ich habe sie schon verflucht, weil ihr es nicht ernst nehmt. Dritter Jahr, ich werde euch schaden und euch Kot ins Gesicht streuen, den Kot eurer Opferfeste, und euch damit wegwerfen. Vierter, dann werdet ihr verstehen, dass ich euch diese Anweisung gegeben habe, damit mein Bund mit Levi bestehen bleibt, sagt Jahwe, der Herr der Heerscharen. Fünfter, der Bund, den ich mit Levi geschlossen hatte, versprach ihm Leben und Glück. Ich gab ihm beides, damit er mich ehrt, und er fürchtete mich und hatte Respekt vor meinem Namen. Sechster, er sprach die wahre Lehre, und es gab keine Lügen auf seinen Lippen. Er lebte ehrlich und richtig nach meinem Willen und half vielen Menschen, sich von der Ungerechtigkeit abzuwenden. Siebter, denn ein Priester soll die richtige Lehre sprechen, und man erwartet von ihm Unterweisung, weil er der Bote Jahwes, des Herrn der Heerscharen, ist. Achter, ihr aber seid vom richtigen Weg abgekommen und habt mit eurer Lehre viele Menschen in die Irre geführt. Ihr habt den Bund mit Levi zerstört, sagt Jahwe, der Herr der Heerscharen. Neunter, deshalb habe ich euch auch beim ganzen Volk verachtet gemacht, weil ihr meine Wege nicht befolgt und in eurer Lehre ungerecht seid. Zehnter, haben wir nicht alle einen Vater? Hat uns nicht derselbe Gott erschaffen? Warum sind wir dann untreu zueinander, so dass wir den Bund unserer Väter verletzen? Elfter, Juda ist untreu geworden, und schreckliche Dinge sind in Israel und Jerusalem geschehen. Denn Juda hat das, was Jahwe heilig war, unheilig gemacht, indem es Frauen geheiratet hat, die fremde Götter anbeten. Zwölfter, Jahwe soll jeden vernichten, der so etwas tut, jeden in der Gemeinschaft Jakobs und auch diejenigen, die Jahwe, dem Herrn der Heerscharen, Opfer bringen. Dreizehnter, ihr tut aber noch etwas anderes, ihr bedeckt den Altar Jahwes mit Tränen und Weinen, weil er eure Opfer und Gaben nicht mehr freundlich annimmt. Vierzehnter, ihr fragt, warum? Weil Jahwe Zeuge war, als du den Bund mit der Frau deiner Jugend geschlossen hast. Du bist ihr jetzt untreu geworden, obwohl sie deine Partnerin und deine rechtmäßige Ehefrau war. Fünfzehnter, hat uns nicht derselbe Gott das Leben gegeben und bewahrt? Und was will dieser eine Gott? Er will gottesfürchtige Nachkommen. Passt also auf euch auf und seid der Frau eurer Jugend niemals untreu. Sechzehnter, denn ich hasse Scheidung, sagt Jahwe, der Gott Israels. Und ich hasse den, der Gewalt tut, sagt Jahwe, der Herr der Heerscharen. Passt also auf euch auf und seid niemals untreu. Siebzehnter, ihr habt Jahwe mit euren Worten sehr verärgert und fragt noch, womit haben wir ihn verärgert? Damit, dass ihr sagt, jeder, der Böses tut, gefällt Jahwe, und er freut sich über solche Menschen. Oder ihr fragt, wo ist denn der Gott, der richtet?